und wenn du mehr in Dortmund und Bier nachfragst, und weiter. Alles, was wir alles vorbereitet und dann kommt und dann.